Here, maybe later. Amen. Amen. Today we continue with the message of the kingdom of heaven. Es geht weiter mit dem Thema das Königreich Gottes. On continue avec le message du royaume des cieux. Amen. Amen. You know, the kingdom of heaven, the Lord wants us to understand it properly. Der Herr will, dass wir das Königreich Gottes verstehen. Dieu veut qu'on comprenne, on comprend son royaume des cieux très bien. How to live there, how to walk there. Wie wir darin leben, wie wir darin wandeln. Comment on vit, wie comment on marche au royaume des cieux. Amen. Amen. The message Jesus came for is the message of the kingdom. Jesus kam, um das Königreich Gottes zu verbreiten. Jésus-Christ est venu pour prêcher le message sur le royaume des cieux. If you look at everything he talked about, it was all about his own kingdom. Alles, worüber er redete, war sein Königreich. Il parlait seulement du royaume des cieux. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Because if we do not understand his kingdom, we will remain under the kingdom of this world. Weil wenn wir sein Königreich nicht verstehen, werden wir unter dem Königreich dieser Welt leben. Parce que si on comprend pas le royaume des cieux, on va toujours rester sous le royaume de ce monde. In Matthew 4:17, he said, "Repent, for the kingdom of heaven is at hand." Matthäus sagt Christus, wir sollen umkehren, weil das Königreich Gottes nahe ist. Donc Matthieu nous dit, répondez-vous parce que le royaume des cieux est proche. Another government is around. Ein neues Königreich ist da. Un autre gouvernement est là. Another country has come. Ein neues Land ist da. Un autre pays est là. Another kingdom is around the corner. Ein neues Königreich ist da. Un autre royaume est proche. He is his kingdom. Er ist sein Königreich. Il est le royaume. The Bible said that his kingdom never ends. Die Bibel sagt, dass sein Königreich niemals endet. La Bible nous dit que son royaume ne finit jamais. His kingdom lives forever. Sein Königreich lebt für immer. Son royaume est éternellement. Praise the Lord. Hallelujah. Living for Christ Jesus is a big deal. Für Christus zu leben ist eine große Sache. C'est une grande chose de vivre pour Jésus-Christ. Amen. Amen. Living for him is a big deal. Für ihn zu leben ist was Großes. Vivre pour Dieu, c'est une grande chose. It means a change of everything in our life. Es bedeutet, dass sich alles in deinem Leben verändert. Ça veut dire que tout va changer dans ta vie. It means people are going to hate you. Es bedeutet, dass dich Menschen hassen werden. Ça veut dire que les gens vont te détester. Because they hate him. Weil sie Jesus hassen. It's parce qu'ils détestent Jésus. It means things are not going to be the same like before. Es bedeutet, dass Dinge nicht mehr so sein werden wie vorher. Ça veut dire que les choses ne vont pas être comme avant. Because you are now alive. Weil du jetzt lebst. Parce que maintenant tu es en vie. You were once dead, but now alive. Du warst tot, aber jetzt lebst du. Tu as été mort, mais maintenant tu es en vie. You can no longer be one with the dead. Du kannst nicht mehr eins mit den Toten sein. Tu ne peux plus être uni avec les morts. You will no longer desire what they desire. Du wirst nicht mehr das lieben, was sie lieben. Tu vas pas désirer ce que eux désirent. You will no longer love what they love. Du wirst dir nicht mehr das wünschen, was sie sich wünschen. Tu vas pas aimer ce qu'ils what they pursue, you will no longer pursue them. Du wirst nicht das hinterherjagen, was sie hinterherjagen. Tu ne vas pas poursuivre les choses que le monde poursuit. What you value, you no longer. What they value, you no longer value them. Du schätzt nicht mehr das, was sie schätzen. Ce que eux apprécient, tu n'apprécies plus. It means a change in everything. Es bedeutet eine Veränderung in allem. Ça veut dire que tout change. Living for Christ Jesus is a big deal. Für Christus zu leben ist eine große Sache. Vivre pour Jésus-Christ, c'est une grande chose. It means a change in everything. Es bedeutet eine Veränderung in allem. Ça veut dire un changement en tout. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. In 2 Timothy 3. Let us go there, please. 2 Timotheus 3. Amen. Amen. 2 Timotheus 3. Vers 12. Vers 12. Verset 12. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. He said, yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Or tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Amen. Amen. All those who live godly in Christ Jesus, not just living godly, but living godly in Christ Jesus. Nicht nur wer in Christus lebt, sondern gottesfürchtig in Christus lebt, wird Verfolgung erleiden. Chaque personne qui veut vivre pieusement, pas seulement pieusement, mais en Jésus-Christ, sera persécutée. There will be persecution. Es wird Verfolgung geben. Tu auras les persécutions. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And this very place is telling us that choosing Christ is not bread and butter. Und diese Stelle zeigt uns, dass sich für Christus zu entscheiden nicht leicht ist. Donc verset 12 nous montre que suivre Jésus-Christ n'est pas facile. It is not bread and butter to the flesh. Es ist für das Fleisch nichts Einfaches. C'est pas facile pour la chair. It is very hard and painful to the flesh. Es ist schwierig und schmerzhaft für das Fleisch. C'est vraiment difficile et ça fait mal pour la chair. Amen. Amen. The kingdom of heaven is opposite the flesh. Weil das Königreich Gottes das Gegenteil des Fleisches ist. Parce que le royaume des cieux est au contraire de la chair. Amen. Amen. And the kingdom of heaven is not magic. Und das Königreich Gottes ist auch keine Magie. Et le royaume des cieux sind pas de la magie. Amen. Amen. Just going from that you go from A to Z. Das does not work that way. Es ist nicht einfach, dass du von einer Stelle zur nächsten gehst. C'est pas que tu pars de A à Z. Amen. Amen. If you go from A to Z, immediately from A you jump to Z. That is no longer victory, but destruction. Wenn du von Punkt A zu Punkt Z läufst, ist das kein Erfolg, sondern Zerstörung. Si par exemple tu sautes de A à Z, c'est pas la victoire, mais c'est la destruction. Praise the Lord. Hallelujah. In Mark 4, let us go to Mark 4. Markus 4. Mark 4. Mark 4. Markus 4. Amen. Mark 4. From verse 26. Von Vers 26. Vers 26. Here Jesus is revealing to us the kingdom of heaven. Hier erklärt uns Christus sein Königreich. Amen. Amen. The kingdom of heaven that we are already born into today. Das Königreich, in dem wir heute eingeboren sind. Jésus-Christ parle ici du royaume de ceux où nous avons été nés. Amen. Amen. And he says, so is the kingdom of God. It's telling us our life today. How our life, how everything works for us today. Amen. Amen. So is the kingdom of God. As if a man should cast seed into the ground. Amen. Amen. Amen. Vers 26, und er sprach, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch den Samen auf die Erde wirft. Mark 4, Vers 26. Vers 27, we said, and should sleep and rise night and day, and the seed should spring and grow up, he knoweth not how. Praise the Lord. Hallelujah. Vers 27. The seeds, you go to bed, you know, you take the word, you believe Christ, then you go to bed, you sleep and rise night and day, and the seed should spring and grow up, he knoweth not how. Praise the Lord. Hallelujah. You know, anytime the Lord reveals things to us, we don't even know how things are going to work. Du schläfst ein und du stehst wieder auf und dieser Samen in dir erwächst und Dinge passieren und wir, also Dinge werden uns gesagt und wir wissen nicht ganz genau, wie diese Sachen funktionieren sollen. Verset 27 nous dit que on dort, puis on se réveille, mais on sait pas quand la semence en nous est en train de grandir. C'est la même chose aussi avec si Dieu nous révèle certaines choses, on sait pas comment ça va se manifester. Verset 28. For the air bringer forth fruit of herself, first the blade, then the ear. After that, the full corn in the air. You can see that it is a process. In Vers 7 und in Vers 28 sehen wir, dass es ein Prozess ist. Et dans Vers 28, on peut voir que c'est un process. Amen. Amen. It is not from the blade to the full corn in the ear. In the air. It is first the blade, then the ear. After that, the full corn in the air. Do you see it? From one step to another. That is how the Lord works. Wir sehen in Vers 28, dass der Herr Schritt für Schritt arbeitet. Erst durch den Halm und dann zur Ehre und dann zur vollen Weiz in der Ehre. Dans verset 28, on voit que Dieu travaille peu à peu. Il dit, la terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi. Oui, les grains tout formés dans les pays. Amen. Amen. In verse 29, it says, but when the fruit is brought forth, Amen. Immediately he put it in the sickle, because the harvest is come. Praise the Lord. Verse 29. Some of us, after spending 20 years, 10 years, 5 years, or whatever years in the natural world, maybe some of us are 40 years old, 50 years old now. And now, we embrace Christ. His system is not a magic. Manche Leute haben 30, 40, 50 Jahre in der natürlichen Welt verbracht und danach zu Christus gefunden. Sein Königreich ist aber nicht keine Magie. Les gens qui ont vécu, par exemple, 34 ans ou bien 50 ans, au monde doivent comprendre que le royaume de Dieu n'est pas un monde de la magie. And his system is different from the old system. Und sein System ist auch anders als das alte System. Et le système du Christ est différent comparé avec le système de ce monde. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Especially the period that we are today. Vor allem die Zeit, in der wir uns jetzt befinden. Surtout dans la période dans laquelle on se trouve. The period of the Holy Spirit. Die Zeit des Heiligen Geistes. La période du Saint-Esprit. Amen. Amen. Everything is based on relationship. Alles basiert nämlich auf Beziehung. Tout est basé sur une relation. It's based on fellowship with Christ Jesus. Es basiert auf einer Beziehung zu Jesus Christus. C'est basé sur une relation avec Jésus Christ. But man always want to change everything automatically. Aber der Mensch will immer alles automatisch verändern. Mais l'homme veut toujours tout changer automatiquement. Amen. Amen. In Deuteronomy 7, verse 22. Let us go there, please. Deuteronomy 7. 5. Mose 7. Deuteronome 7. Verse 22. Vers 22. Verse 22. It says, and the Lord your God, we put out those nations before thee by little and little. Are we there, please? Mm-hmm. Amen. Thou mayest not consume them at once, lest the beast of the field increase upon thee. I hope you understand what is here. He said it is best one step after the other. That is the system of Christ Jesus. In Vers 22 wird auch erklärt, dass es Schritt für Schritt passieren musste. So läuft das Königreich Gottes. Dans verset 22, Dieu nous montre qu'il travaille peu à peu. C'est comme ça le royaume des cieux. He said he will pull them out little by little. Amen. Er gesagt, er wird sie nach und nach vertreiben. On a écrit ici que ton Dieu chassera peu à peu ses nations. He's talking about relationship with him. Er redet über eine Beziehung mit ihm. Donc il parle d'une relation avec lui. That everything works through relationship. Dass alles durch Beziehung funktioniert. Que tout fonctionne à travers une relation. A father and a son relationship. Ein Vater-Sohn-Beziehung. Une relation entre père et fils. Love relationship and not fear relationship. Eine Liebesbeziehung, keine Beziehung, die auf Angst basiert. Une relation de l'amour et pas une relation qui est basée sur la peur. A father and a son relationship and not a master and servant relationship. Eine Vater-Sohn-Beziehung und nicht ein Chef-Untertan-Beziehung. Une relation entre fils et père et pas entre servant et maître. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Here is telling us that the Lord works through relationship from one step. You know, when you have a baby, you bring a baby into the world. And to know this baby, you have a relationship with this baby. And both of you, the baby is growing gradually. So also the kingdom of heaven. Once we are born into it, we know, we now know how, we learn everything there. And we are growing in the Lord Jesus. Es ist wie wenn ein Kind geboren wird und dieses Kind auch nach und nach alles lernen muss. Diese Beziehung zum Elternteil wächst auch nach und nach. Und so ist es auch beim Königreich Gottes, dass nach und nach wächst diese Beziehung zu Christus. C'est par exemple aussi avec un enfant quand il est né, un bébé quand il est né, cet enfant grandit peu à peu tous les jours et puis on voit comment la relation entre les parents et l'enfant change et grandit aussi de jour à jour et c'est comme ça aussi avec Dieu et ses enfants. You know, before you before you receive Christ, before you embrace Him, before you surrender to Him, you will be full of a lot of things in this world. Bevor du Jesus Christus angenommen hast, warst du voll von vielen Dingen, die dieser Welt gehört haben. Et avant que tu aies reçu Jésus-Christ, tu as été rempli de beaucoup de choses de ce monde. You don't need to remove anything before you come to Jesus. You come to Jesus. That is how everything goes. Aber du musst nichts erstmal loswerden, bevor du zu Jesus kommst. Du kommst zu Jesus und er wird diese Dinge los für dich. Et tu n'as pas besoin de te changer pour venir vers Jésus-Christ. Mais toi, viens comme tu es, puisque c'est Jésus-Christ qui va tout changer dans ta vie. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Once light comes, darkness vanishes. Denn wenn das Licht kommt, verschwindet die Dunkelheit. Si la lumière entre, le ténèbre fuit. Living for Christ Jesus is a big deal. Für Jesus Christus zu leben ist eine große Sache. Vivre pour Jésus Christ est une grande chose. That is why it is risky to choose Christ Jesus. Deswegen ist es riskant, Jesus Christus zu wählen. C'est ça pourquoi c'est risquant de choisir Jésus Christ. I'm not saying to choose religion, but to choose Christ Jesus. Ich meine nicht Religion zu wählen, sondern Jesus Christus zu wählen. Ist schwierig. Je ne dis pas de choisir la religion, mais de choisir Jésus Christ est risquant. Praise the Lord. Hallelujah. We are in a place which is 2 Timothy 3:12. He said, all those who live godly in Christ Jesus will suffer. Wir waren bei 2. Timotheus 3,12. Da steht, dass alle, die gottesfürchtig in Jesus Christus leben, werden Verfolgung erleiden. On vient de lire 2 Timothée 3, on a écrit, ceux qui veulent vivre en Jésus Christ seront persécutés. Do you really understand the meaning of that verse? Wissen wir wirklich, was die Bedeutung dieses Verses ist? Est-ce que tu comprends la signification de ce verset? Amen. Amen. It means all, everything are going to change. Ça, alles wird sich ändern. Ça veut dire tout va changer. All are going to go, the old. Das Alte wird gehen. L'ancien va partir. Amen. Amen. It means there is going to be a fight. Es wird einen Kampf geben. Il y aura un combat. Amen. Amen. Because the flesh have its own system. Denn das Fleisch hat sein eigenes System. Parce que la chair a son propre système. Amen. Amen. Anything flesh cannot inherit the kingdom of heaven. Alles was fleischlich ist, kann das Königreich des Himmels nicht erben. Tout qui donc quelque chose tout qui charnel ne peut pas go to 1 Corinthians 15. You see it. It's there. 1 Corinthians 15, Vers 50. Verset 50. Praise the Lord. Hallelujah. He said, now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Neither doth corruption inherit incorruption. Flesh and blood cannot inherit the kingdom of heaven. Fleisch und Blut können das Königreich des Himmels nicht erben. La chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Amen. And that's why the flesh must die. Deswegen muss das Fleisch sterben und begraben werden. C'est ça pourquoi la chair doit être mort et enterrée. Only that of the spirit will remain. Nur das, was vom Geist ist, bleibt. Seulement tout qui est de l'esprit va rester. Amen. The spirit comes in and erases the flesh. Der Geist kommt rein und er radiert das Fleisch sozusagen aus. Ça veut dire que l'esprit entre et enlève la chair. Amen. Amen. You allow the spirit to come in. Aber du lässt zu, dass der Geist reinkommt. C'est toi qui dois laisser l'esprit entrer. And the spirit that you allow to come in will erase the flesh. Und der Geist, den du in dich hineinlässt, er wird das Fleisch ausradieren. Et l'esprit que tu laisses entrer dans ta vie peut maintenant enlever la chair. You know, to erase the flesh is very simple. Das Fleisch auszuradieren ist sehr einfach. Enlever la chair est vraiment facile. You allow your concentration to be of the spirit. Wir lassen zu, dass unsere Konzentration auf dem Geist liegt. Tu laisses que ta concentration soit sur l'esprit. That is how you erase the flesh. So radieren wir das Fleisch aus. C'est comme ça que tu enlèves la chair. Amen. Just remember what Christ did for you. Erinnere dich einfach daran, was Christus für dich getan hat. Rappelle-toi ce que Jésus-Christ a fait pour toi. If that is all you know all through your life, it's just enough. Wenn du nur das weißt, dann reicht das. Et si tu es seulement conscient de cette chose là, c'est ça suffit. How many words did Abraham have to be able that he was able to live for God? Das reicht only für dein ganzes words. Leben. Das reicht für dein ganzes Leben. Abraham hatte beispielsweise nur 5 Worte, um den Herrn zu vertrauen für so lange Zeit. Et Abraham par exemple, il avait seulement 5 mots pour croire et pour vivre pour Dieu. Praise the Lord. Hallelujah. We no longer allow our concentration to be of the flesh. That is, I don't want to do this. I don't want to do what I do. It is no longer what you do, but what Christ did for you. Wir lassen nicht mehr zu, dass unsere Konzentration auf dem Fleisch liegt, sondern auf dem, was Christus getan hat, und nicht auf das, was ich tue oder was ich nicht tun will. On ne laisse plus notre concentration être sur notre soi qu'on voit toujours ce que nous sommes en train de faire, mais on doit vraiment être capable à voir ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Amen. Amen. If you are conscious of the flesh, you can never defeat the flesh. Wenn du dir immer wieder deinem Fleisch bewusst bist, wirst du das Fleisch nicht besiegen können. Si tu es toujours conscient de la chair, là tu vas jamais défendre la chair, genau. Amen. Amen. Allow your focus to be of the spirit, the finished work of Christ. That is how you overcome the flesh. Lass zu, dass dein Fokus auf dem fertigen Werk von Jesus Christus ist. So überwindest du das Fleisch. Laisse que ta concentration soit sur l'accomplissement de Jésus-Christ, et c'est comme ça que tu vas vaincre la chair. You know, you have to know that it's no longer what you do for yourself, for people, how you are in the flesh. It is now he saved me. He loved me. He died for me. He came for me. Are you getting it? That is how you get rid of the flesh. Es geht nicht mehr um was du tust, was Leute dir angetan haben, was du Leuten antust, sondern um das, was er für dich getan hat, wie er für dich gestorben ist, wie er dich geliebt hat, wie er dich versorgt hat. Et il ne s'agit plus de ce que toi tu es en train de faire, bien que tu es dans la chair, mais tu vois seulement qu'il t'aime, qu'il est mort pour toi dans la croix et puis qu'il est toujours là pour toi. Stop saying you did not do this, you did not do that. Start saying he did everything for me. Hör auf darauf zu schauen, was du nicht getan hast. Schau auf das, was er für dich getan hat. Et arrête de voir ce que toi tu n'as pas fait, mais vois ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Stop seeing the mistake you make. You see what he did. That he never make mistake. pride. Hör auf, because of you. That is the victory has given you. You allow your focus to be him alone. And not allow your focus to be on the mistake. Don't meditate on the mistake you have made. Allow your meditation to be. Daddy, thank you for saving me. Hör auf deine Fehler zu meditieren und dich darauf zu fokussieren, was du falsch gemacht hast oder was du wieder hättest besser machen können, sondern fokussiere dich auf das, was er für dich getan hat und bedanke dich dafür, dass er es für dich bedanke dich bei ihm dafür, dass er es für dich getan hat. Et arrête de voir toutes les fautes que tu as fait, mais remercie Dieu qu'il est mort pour toi puis pour ce qu'il a fait dans ta vie. You know, one person rejoices when your concentration is based on what you are doing. Es gibt eine Person, die sich darüber freut, wenn dein Fokus auf dir selbst liegt, auf dein Werk, auf deinen Taten liegt, das ist der Satan. Il y a seulement une personne qui se réjouit quand ta concentration est sur ce que tu as fait, et puis cette personne est le diable. If you see yourself, you will never be perfect. Wenn du dich selbst siehst, wirst du niemals vollkommen sein in deinen Augen. Si tu te vois toi-même, tu vas jamais être parfait. He came here to be perfect so that you will allow your focus to be him. Er kam hierhin, um vollkommen zu sein, damit dein Fokus vollkommen auf ihm liegt. Et il est venu pour qu'il soit parfait pour toi, pour que toi, ta concentration est seulement sur Jésus-Christ. Amen. Amen. You know, it's like, you change your, it's just like you change, you know, that's your dress or your shirt, your tricot. You know, he gave you his own and you pull your own and you give it to him. That your focus is no longer on what you have given him. It's now what he gave you. Amen. Amen. The victory he came to have for you. Es ist wie ein Trikotwechsel, wenn du das Trikot der anderen Mannschaft annimmst und deinen Fokus nur noch auf dem Trikot hast, was du jetzt anhast, auf dem Sieg, den er dir beschafft hat. Et c'est comme par exemple si tu portes un tricot, bien disons par exemple une robe de Jésus-Christ, toi tu donnes ta propre robe à Jésus-Christ et puis tu portes la robe que Jésus-Christ te donne. Amen. Amen. Again, it is risky to choose Christ. Es ist riskant, Christus zu wählen. C'est risquant de choisir Jésus-Christ. Living for Christ Jesus is a big deal. Für Christus Jesus zu leben ist eine große Sache. C'est une grande chose de vivre pour Jésus-Christ. And it's going to be getting worse and worse. Und es wird schlimmer und schlimmer werden. Ça va devenir de plus en plus grave. It's even in the Bible. Amen. Jesus said it. Amen. Jesus hat es gesagt. C'est même dans la Bible et Jésus-Christ l'a dit. He said, if care is not taken, the saints will be deceived. Es wird sogar so schlimm, dass selbst die Heiligen in die Irre geleitet werden. Et il a même dit que si les saints ne font pas attention, là, même les saints vont être manipulés. Amen. Wenn sie sich nicht in Acht nehmen. Confus, s'ils ne font pas attention. A lot will give up. Viele werden aufgeben. Beaucoup vont abandonner Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. That you will be strong. Aber du sei stark. Mais toi sois courageux. Amen. There is a lot of persecution in choosing Christ Jesus. Es gibt viel Verfolgung, wenn wir Christus Jesus wählen. Quand tu choisis Jésus-Christ, il y a beaucoup de persécution. They will not invite you to their birthday party. Du wirst nicht eingeladen sein auf Geburtstagsfeiern. Ils ne vont pas t'inviter dans leurs anniversaires. They will not invite you for their marriage. Sie werden dich auf Hochzeiten nicht einladen. Ou tu vas pas être capable à get together of the family. Oder bei Familienzusammentreffen. Réunion de la famille. If they even invite you, they will not allow you or want you to preach Christ Jesus. Und wenn sie dich einladen, musst du Jesus zu Hause lassen. Et même si tu t'invites, ils ne vont pas aimer que tu prêches Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Again, it is risky to choose Christ Jesus. Es ist riskant, Christus Jesus zu wählen. C'est risquant de choisir Jésus-Christ. A lot of things will go. Viele Dinge werden gehen. Beaucoup de choses vont partir. And a lot of things will come. Und viele Dinge werden kommen. Et beaucoup de choses vont venir. Amen. Amen. But the Bible says something in Matthew 16. Aber die Bibel sagt etwas in Matthäus 16. Praise the Lord. Halleluja. Matthäus 16. Matthew says. From verse 24. 24. Verse 24. 26. Then said Jesus unto his disciple, if any man will come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me. Verse 25. For whosoever will save his life shall lose it, and whosoever will lose his life for my sake shall find it. Mm-hmm. But what is a man profited? Verses. If he shall gain the whole world, and lose his own soul. Mm. Or what shall a man give in exchange for his soul? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Value your salvation. Schätze deine Rettung. Apprécie ton salut. Amen. Amen. What shall you give in exchange for your salvation? Was würdest du gegen deine Rettung eintauschen? Qu'est-ce que voudras-tu donner pour ton salut? If you live for Christ Jesus, they will not vote for you. Wenn du für Christus Jesus lebst, wird man dich nicht wählen. Si tu vis pour Jésus Christ, on va pas te choisir. Once it comes to election. Wenn es um Wahlen geht. S'il s'agit d'élection. You know, at the beginning, when they don't even know you, how radical you are for Christ Jesus, they might even choose you. Am Anfang, wenn sie noch nicht genau einschätzen können oder wissen, wie radikal du für Jesus bist, werden sie dich vielleicht noch wählen. Au début, si par exemple, ils ne savent pas comment tu es radical pour Jésus-Christ, ils vont t'électer. Amen. But if they now understand that you know, because all those who live godly for Christ Jesus, there's going to be persecution. Amen. They now understand that you are so soaked in Christ Jesus. Aber wenn sie there's verstehen, going to be opposition a lot. And don't be surprised, please. Verwurzelt bist in Christus Jesus, wird es Verfolgung geben und wir sollten uns darüber nicht wundern. Et si tu es vraiment raciné en Jésus-Christ et radical pour Jésus-Christ, là tu auras des persécutions. Tu ne dois pas aussi être étonné si tu vois la persécution dans ta vie. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. You know, it is also a test for you. Es ist auch eine Prüfung für dich. So see, un test pour toi. Will you still rejoice if they reject you? Werden wir uns dennoch freuen können, wenn sie uns verweigern? Tu es capable à te réjouir même si ils te rejettent. Will you still rejoice if you are not chosen? Wirst du dich dennoch freuen, wenn sie dich ablehnen? Est-ce que tu vas te réjouir même si tu n'es pas voté? Or will you be disappointed, full of disappointment, if you are not chosen? Oder bist du voll von Enttäuschung, wenn man dich nicht wählt? Ou bien tu seras déçu parce que tu n'es pas voté. And that is why your motive of everything must always be Christ Jesus. Deswegen muss dein Motiv von allem, was du tust, immer Christus Jesus sein. Amen. C'est ça pourquoi ton motif doit être Jésus-Christ dans tout ce que tu es en train de faire. If not, you will be full of disappointment. Sonst wirst du voll von Enttäuschung sein, dein ganzes Leben lang. Sinon, tu vas toujours être déçu. But if your motive is Christ Jesus, the Holy Ghost is there to help you. Aber dein Motiv immer Christus Jesus ist, ist der Heilige Geist da, um dir zu helfen. Mais si ton motif est toujours Jésus-Christ, là le Saint-Esprit est là pour t'aider. Praise the Lord. Hallelujah. In Matthew 5, verse 10 to 16, he said we are to rejoice in persecution. In Matthäus 5 bis 16. Genau, steht, dass wir uns in Verfolgung freuen sollen. Et dans Matthieu 5, Jésus-Christ nous dit qu'on doit se réjouir dans la persécution. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. We are to rejoice in everything. Wir sollen uns in allem freuen. Amen. On doit se réjouir en tout. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. We are to rejoice even when nothing is working. Wir sollen uns freuen, auch wenn nichts funktioniert. On doit se réjouir même si rien ne fonctionne. We are to rejoice no matter what. Wir sollten uns freuen, egal was ist. On doit se réjouir dans n'importe quelle situation. What they did to Jesus is bigger, is greater than whatever they are doing to you. Was sie Jesus if you can remember that, you will rejoice. Was sie Jesus angetan haben, ist viel größer als das, was man dir jemals antun könnte. Wenn du daran denkst, dann wirst du dich freuen können. Ce que les gens ont fait à Jésus-Christ est plus grave que plus que ce que les gens ont fait à toi. Remember Matthew 5. Erinnert euch an Matthäus 5. Rappelez-vous à Marc 5. You know Peter, and Peter was an others of the disciples. They were beaten, but upon all they rejoiced that they suffered for Christ Jesus. Petrus und andere, sie wurden verprügelt öffentlich auf der Straße wegen Jesus Christus und sie haben sich gefreut darüber. Pierre et les autres disciples ont été frappés par les gens publiquement, mais ils ont été capables à se réjouir en tout. From verse 40 of Acts 5, he said they departed from them rejoicing and not sad. In Apostelgeschichte 5, Vers 40 steht, dass sie mit Freuden davon gelaufen sind und nicht traurig. Acte des Apôtres 5, Verset 40, ils se rangèrent à son avis et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges, ils leur défendirent de parler au nom de Jésus et ils les relâchèrent. You also continue in whatever you are doing. In whatever you are doing, with joy, rejoicing that you know your strength, that you did not ignore Christ, you did not reject him. Und was immer wir tun, sollen wir weiterhin mit voller Freude und Überzeugung machen, weil wir in dieser Sache Christus nicht verweigert haben. Et dans tout ce que tu es en train de faire, tu dois te réjouir parce que tu as été capable à tenir à Jésus-Christ. Only those that are of the Spirit that will even vote for you. Nur die im Geist sind, werden für dich wählen. Seulement les gens qui sont dans l'esprit vont voter pour toi. Those that are of the flesh, they will follow the good of this world. Die Menschen, die vom Fleisch sind, werden dem Guten dieser Welt folgen. Et les gens qui sont de la chair vont suivre le bien de ce monde. You know, Paul says something. He said to lose any competition here for Christ's sake is gain. Paulus hat gesagt, dass that sounds good. Philippians 1:21. So lose that nothing is even working for you. He said it is gain. Philippiens 1:21. Jésus-Christ a dit que si tu perds dans une élection à cause de Jésus-Christ, là c'est ça. La victoire. Yeah. Are we there, please? Mm-hmm. He said, for me to live is Christ, and to die is gain. Amen. Philippa, that I lose anything is gain for me. Philippa 1:21. Denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Dass ich irgendwas verliere hier auf Erden, ist Gewinn für mich in Christus. Donc verset 21 nous dit que tout ce que tu perds pour Jésus-Christ, c'est vraiment un gain. Before we go further, let us look at this very verse 21 and understand it properly. Amen. Amen. For to me to live is Christ and to die is gain. To live and to die, to gain and to lose, to pass and to fail. Zu leben und zu sterben, zu gewinnen und zu verlieren, zu bestehen und nicht zu bestehen. Vivre et mourir, gagner et perdre, réussir et échouer. Amen. Amen. Again, to live and to die. That's what we read here. Leben to live und sterben. And then to die. Then in another word, to gain and to lose. Gewinnen und verlieren. Then in another word, to pass and to fail. Bestehen und versagen. Donc, vivre et mourir, gagner et perdre, réussir et échouer. Amen. For the world today, it is all about to live. In der Welt geht es darum zu leben. Dans la vie, les gens veulent vivre. It is all about to gain. Es geht darum zu gewinnen. Il s'agit de gagner. It is all about to pass. Es geht darum zu bestehen. Il s'agit Are you getting it? De réussir. Praise the Lord. Hallelujah. It is all about to marry. Es geht darum zu heiraten. Il s'agit de marier. It is all about to prosper. Es geht darum, wohlhabend zu sein. D'avoir des richesses. It is all about to be famous. Berühmt zu sein, bekannt zu sein. Populär. To be wealthy. Wohlhabend zu sein, avoir de richesse, to be in good health, gesund zu sein, avoir de la santé, to be the head, der Kopf zu sein, être la tête, to have good dreams, good result, good report, gute Träume zu haben, gute Ergebnisse zu haben und gute Berichte zu haben. Et dans ce monde, c'est important d'avoir de bons rêves, de bons résultats. To have children. Kinder zu haben. Avoir des enfants. To have service. Ersparnisse zu haben. Avoir de l'argent. Praise the Lord. Halleluja. The account to be full. Dass das Bankkonto voll ist. Un compte qui a beaucoup d'argent. For some, their account is their God. Und für einige ist ihr Konto ihr Gott. Et pour les autres, pour autres, le compte est leur Dieu. Remember that, you know, Mark 10. Amen. Erinnert euch an Markus 10. Mark 10. Amen. Amen. That rich young man. Der reiche Jüngling, der vor Jesus kniete. Le riche, le disciple riche qui s'est mis aux genoux pour Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. No money can take you to heaven. Kein Geld kann dich in den Himmel bringen. N'importe quel argent peut t'amener au ciel. And once you die, they all remain here. Wenn du stirbst, bleibt alles hier. Et si tu restes tout, si tu meurs, tout reste ici. Let me quickly talk about service, how the Lord helped me to get it. Amen. How he revealed it to me. Ich spreche kurz über Ersparnisse, wie der Herr, der Heilige Geist mir das offenbart hat. Et je voudrais parler de l'épargne et puis comment Jésus-Christ m'a révélé sur ce sujet. Amen. He said it is not that we don't save. Wir sollen sparen. Il a dit qu'on peut économiser. Allow Christ to be your savings. Aber zulassen, dass Christus unser Erspartes ist. Mais laisse que Jésus-Christ soit ton épargne. He said we should save in the spirit. Wir sollen im Geist sparen, not in the flesh. Nicht im Fleisch. On doit économiser dans la chair et pas dans la chair, mais dans l'esprit. Amen. Amen. Well, no, if you, let's go to Mark 10. Markus 10. Mark 10. We should not save like them. Wir sollen nicht so wie sie sparen. Und wir dürfen ökonomisieren comme eux. Amen. Amen. We are not to save like the world. Wir sollen nicht so wie die Welt sparen. Und wir dürfen ökonomisieren comme le monde. Yeah, you know, their heart is always occupied by their savings. Ihr Herz ist immer umgeben von ihren Ersparnissen. Parce que leurs cœurs sont toujours remplis de leur économie. Verse 21. 10, 21. Matthieu 10, verset 21. He said, then Jesus, beholding him, loved him. Mark. And said unto him. Mark 10, verset 21. Amen. Amen. Yeah, Jesus is talking about service in heaven. Jesus spricht über Ersparnisse im Himmel. Et Jésus-Christ ici, il parle de l'économie au royaume des cieux. Heaven have its own economy. Der Himmel hat seine eigene Wirtschaft. Le ciel a son propre économie. Praise the Lord. Hallelujah. Then Jesus, beholding him, loved him, and said unto him, one thing thou lackest, go thy way, sell whatsoever thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven. And come, take up the cross and follow me. Praise the Lord. Hallelujah. Yeah, Jesus is talking about savings in heaven. Hier spricht Jesus über Ersparnisse im Himmel. Ici Jésus-Christ parle de l'économie aux cieux. Praise the Lord. Hallelujah. You know, whatever you save here, amen. You can save here and not even enjoy it. Was immer wir hier auf Erden sparen, können wir ansparen, aber es ist keine Garantie, dass wir das überhaupt genießen werden, das Ersparte. Et tout ce que tu es en train d'économiser ici sur terre, tu peux l'avoir sans profiter. Amen. Amen. You save for others. Du sparst für andere. Tu es en train d'économiser. You save for the thief. Pour les autres. Du sparst für die Diebe. Pour les voleurs. Amen. Amen. In Matthew 6. Go to Matthew 6, please. Matthäus 6. Matthew 6. Praise the Lord. Hallelujah. Matthew 6, verse 19 and 20. Matthew 6, verse 19 and 20. Matthew 6, verse 19 and 20. Are we there, please? Mm-hmm. Who will help us? Felix, can you help us just? 19 and 20. Ihr sollt euch nicht schätzen sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost die fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Verse 20. Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, wo wo weder die Motten noch der Rost die fressen und wo die Diebe nicht nachtragen stehen. Praise the Lord. Halleluja. He's talking about service here. Es geht hier um Ersparnis. Praise the Lord. Amen. Lay up for yourself treasure upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal. But lay up for yourself treasure in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal. Praise the Lord. Hallelujah. He gave us everything to enjoy. Er gab uns alles, damit wir es genießen. Amen. Il nous a tout donné pour profiter de la vie. He wants us to enjoy his blessings. Er möchte, dass wir seinen Segen genießen. Il veut qu'on profite de ses bénédictions. 1 Timothy 6. Quickly go there, please. 1 Timothy 6. 1 Timothy 6. 1 Timothy 6. 1 Timothy 6. 1 Timotheus 6, Vers 17. He said, charge them that are rich in this world, that they be not high-minded. Are we there, please? Nor trust in uncertain riches, but in the living God, who giveth us richly all things to enjoy. Praise the Lord. Hallelujah. He wants us to enjoy his blessings. Er möchte, dass wir seinen Segen genießen. Il veut qu'on profite de ses bénédictions. Amen. Trust in Christ and not in savings. Vertraue auf Christus und nicht auf Ersparnisse. Fais confiance en Jésus-Christ et pas à ce que tu as économisé. Amen. Praise the Lord. Then in Ecclesiastes 5, let us go to Old Testament, Ecclesiastes 5. Prediger 5. Ecclesiastes 5. Ecclesiastes 5, verse 19. Prediger 5, Vers 19. Vers 19. Ich glaube, in der deutschen Version 18 vermutlich. Okay. Are we there, please? He said, every man also to whom God hath given riches and wealth and hath given him power to eat thereof. Amen. Mm-hmm. Once he gives you riches and wealth, he gives you also the power to enjoy it. Wenn er dir Schätze und Reichtum schenkt, gibt er dir auch die Kraft, das zu genießen. Si Jésus-Christ te donne des richesses, il te donne aussi le pouvoir de profiter et de profiter de tes richesses. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Let Christ be your savior. Lass zu, dass Christus dein Erspartes ist. Lass que Jésus-Christ soit ton épargne. It is Christ first before any saving. Es ist Christus zuerst, an allererster Stelle vor irgendwelchen Ersparnissen. Avant chaque épargne, c'est toujours Jésus-Christ. Allow Christ to be your number one. Lass zu, dass Christus deine Nummer eins ist. Lass que Jésus-Christ soit ton numéro un. And not your saving. Und nicht dein Erspartes. Et pas ton épargne. For a lot, their savings is their number one. Für viele ist ihr Erspartes die Nummer eins. Pour beaucoup les gens, leur épargne, c'est le numéro un. Their savings is their treasure. Ihr Erspartes ist ihr Schatz. Leur épargne est leur trésor. Amen. Jesus talks about treasure in our heart. Amen. Jesus spricht in Matthew 6, verse 21. Schätze let us go there. In unser Herz. Matthew 6 again. Matthew 6 parle d'un trésor dans notre cœur. He said, for where your treasure is, there will your heart be also. In Matthäus 6, 21 lesen wir, dass dort, wo unser Schatz ist, dort wird auch unser Herz sein. Matthäus 6, Vers 21, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Amen. A lot save for the thief. Viele sparen für die Diebe. Beaucoup sont en train d'économiser pour le voleur. They work and save for the thief. Sie arbeiten und sparen für Diebe. Ils travaillent et économisent pour le voleur. Amen. Again, verse 19 and 20. We you know it is there. Lay not for yourself treasure upon the earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal. Praise the Lord. Wir lesen das auch nochmal in Vers 19. Ihr sollt nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Matthieu 6, verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Amen. Amen. Are we there, please? Allow Christ to be your savings. Lass zu, dass Christus dein Erspartes ist. Lass que Jésus-Christ soit ton épargne. For a lot, nothing can touch their savings. Für viele sind ihre Ersparnisse unantastbar. Pour beaucoup les gens, leur épargne sont intouchables. No matter the direction of the Lord, they never allow anything to touch their savings. Egal was der Herr befiehlt, ihre Ersparnisse sind außer Frage. N'importe quoi, Dieu est en train de dire pour eux, ils ne sont pas capables de donner même Dieu leur épargne. For them, nothing can touch their savings. Nichts kann ihr Erspartes antasten. Rien peut toucher leur économie. It should be nothing can touch Christ. Aber eigentlich sollte nichts Christus in unserem Leben antasten. You save for Christ and not for the flesh. Wir sparen für Christus und nicht für das Fleisch. Praise the Lord. Hallelujah. You are either going to save for Christ or you are going to save for Satan. Wir werden entweder für Christus sparen oder für den Satan sparen. Soit tu vas économiser pour Jésus-Christ ou pour le diable. Amen. Amen. In Psalm 127, let us go to Psalm 127. In Psalm 127. Psalm 127. Praise the Lord. Hallelujah. 127. 127. Verse 1. Vers 1. Psalm 127, verset 1. Amen. Amen. He said, except the Lord build the house, they labor in vain. Amen. That build it. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Except the Lord keep the city, the watchman watcheth but in vain. The Lord is our protection. Der Herr ist unser Schutz. Amen. C'est Jésus-Christ qui est notre protection. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. If the Lord did not build the house, the laborer, the builder, builded it in vain. You save, if you do not save for the Lord, you are saving for the flesh. You are saving for Satan. Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann arbeiten die Arbeiter umsonst. Wenn dieses Erspartes nicht von Christus ist, dann ist dieses Geld wie Brennholz. Es ist für den Teufel, wie Toilettenpapier des Teufels. Dans verset 1, on a écrit ceux qui la, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Donc ça montre que si Jésus-Christ n'est pas la tête de tout ce que tu es en train de faire, par exemple l'économie, là tu le fais en vain. There is no money that is too big for Satan to steal, kill and destroy. Es gibt keine Menge an Geld, die zu groß ist für den Satan, dass er sie nicht nutzen kann für seine Werke. Il n'y a pas l'argent qui est trop grand pour le diable pour qu'il détruit ou bien il vole. Amen. Amen. Allow Christ to be the motive of your saving. Lass zu, dass Jesus Christus das Motiv deines Sparens ist. Aucun l'argent est trop grand pour le diable pour qu'il ne puisse pas voler et détruire. And not yourself or your family or to be the motive of your saving. Und nicht du selbst oder deine Familie. I'm saving for my mother. I'm saving for my father, they are all flesh. I'm saving for Christ Jesus. Für meinen Vater oder für meine Mutter oder für meine ungeborenen Kinder, für keine Ahnung wen, das ist halt fleischlich alles. Wir sparen für Christus Jesus. Ça veut dire quand si tu es en train d'économiser, tu dois le faire pour Jésus-Christ et pas pour la chair. Par exemple, je l'ai fait pour ma mère, pour ma sœur ou bien quelque chose comme ça, mais tout doit être basé sur Jésus-Christ. We don't save for the rainy day. Wir sparen auch nicht für die schlechten Tage an, sondern wir sparen für Christus. We never have rainy days. Aber wir haben keine schlechten Tage. Nous, on économise pas pour les jours difficiles parce que nous n'avons pas de jours difficiles. Amen. If you save for the flesh, you save for Satan. Wenn du für das Fleisch sparst, dann wirst du auch für den Satan sparen. Si tu économises pour la chair, tu le fais pour le diable. The motive of your saving should be for the kingdom of heaven. Das Motiv deines Sparens muss für das Königreich des Himmels sein. Ton motif pourquoi tu es en train d'économiser, ça doit être pour Jésus-Christ. The motive of your being here, alive on earth, is solely about the kingdom of heaven. Weil selbst der Grund, weshalb du hier auf Erden bist, existierst, ist ja auch für das Königreich des Himmels. Même la raison pour laquelle tu es ici sur terre, c'est aussi seulement pour le royaume des cieux. Amen. It is like you living here on earth. Your motive is no longer the old motive. It is now for the kingdom of Christ Jesus. Dein Motiv, you are here because of Christ Jesus. Dein Motiv hier auf Erden zu leben, zu existieren, ist wegen Jesus Christus, wegen dem Königreich. Und so auch alles andere in deinem Leben. Et ton motif de vivre ici sur terre, ce n'est plus le motif de l'ancienne vie, mais c'est parce que tu veux vivre maintenant pour Jésus-Christ. Amen. If you read the Lord, let us go to Philippians. Philippians 1 again. Let us go there and see what Paul said. Why he is still living here on earth. Amen. He said he could have even preferred to go. He said, but because of the kingdom of heaven, because of you, the family of Christ. Ja, wir schauen uns an, weshalb Paulus noch hier ist. Er sagt, er ist noch hier wegen dem Königreich Gottes, wegen seinen Geschwistern. Und Christus ist ja noch hier, weil sonst hält ihn hier nichts mehr. Und in Philippiens 1, on peut voir pourquoi Paul a été capable de rester ici sur, dans ce monde, parce qu'il a normalement, il voulait aller au royaume des cieux, mais la raison pour laquelle il était ici, c'était seulement pour Jésus-Christ. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Our coming to the kingdom of, our being born into the kingdom of heaven changed everything in our life. Geboren zu sein, das Königreich des Himmels, ändert alles in unserem Leben. Être né du royaume de Dieu, ça change tout dans notre vie. Amen. Amen. Our being born into the kingdom of heaven change everything for us here on earth. Geboren zu sein in das Königreich des Himmels verändert alles für uns hier auf Erden. Le fait que nous sommes nés au royaume de Dieu, ça change tout pour nous ici sur terre. Amen. Amen. You know, Paul said it. He said, "Is it not?" Please, let me see where it is. Philippians 3. Amen. Amen. Philippians 1:24. It says, nevertheless, to abide in the flesh is more needed for you. Mm-hmm. It could have been better for me to even go. But I am here. The reason I'm now here is because of the kingdom of heaven. Aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. Wegen dem Königreich des Himmels bin ich noch hier auf Erden. Philippiens 1, verset 24, Paul dit, mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Look at verse 23, please. 23. Amen. 20. Verset 23. He said, for I am in the street between two, having a desire to depart and to be with Christ, which is far better. Is somebody getting something here? Mm. For me to even live here on earth is far better. Mm. But, verse 24, nevertheless, to abide in the flesh is more needful for you. Denn ich werde von beiden bedrängt, mich verlangt danach aufzubrechen und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre, aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, euretwillen. Philippiens 1, verset 23, je suis pressé des deux côtés, je le désire, de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. You can see his motive of being here on earth. Is it sein Motiv, weshalb er hier auf Erden ist? On peut voir le motif de Paul pourquoi il est ici sur terre. It's not because to have children, to have husband, to have wife, to marry, to have money, but for the kingdom of heaven. Nicht um zu heiraten, um Kinder zu kriegen, um Geld zu verdienen, sondern für Christus, für das Königreich. Il n'est pas ici pour marier, pour avoir des enfants, ou bien pour gagner de l'argent, mais il est seulement là pour le royaume de Dieu. The motive of our everything should be Christ Jesus. Das Motiv von allem in uns. Uns sollte Christus Jesus sein. Le motif de tout ça doit être Jésus Christ. Amen. Amen. The motive of your saving should be for the kingdom of heaven. Das Motiv deines Sparens sollte wegen dem Königreich des Himmels sein. La raison pour laquelle tu es en train d'économiser, ça doit être seulement pour le royaume des cieux. Amen. It is like going to work. The motive of your walking. Genau. Why are you working? Why are you in that job? Wieso gehst du arbeiten? Wieso bist du da beschäftigt? C'est la même chose avec le travail. Pourquoi tu pars travailler? Pourquoi tu es là où tu travailles? Why do you wake up almost every morning and you go to work? Wieso stehst du fast jeden Morgen auf und gehst dahin? Pourquoi tu te réveilles chaque matin pour aller au travail? Is it to pay bills like that? Ist es um Rechnungen zu begleichen, so wie die anderen? Amen. Est-ce que c'est pour payer des factures? Pour des factures, comme is it to make ends meet like that? Oder über die Runden zu kommen, so wie sie. Ou bien pour avoir de l'argent comme eux. Or to buy a house, to buy a car, to go to Urlaub, a holiday like that. Oder um ein Haus they zu have bauen, reasons. Ein Auto tomorrow, zu kaufen. That's why I'm going to work. I'm getting this money, I've got to drain it. Regelmäßig in Urlaub fahren zu können. Oder um zu heiraten nach ihren Vorstellungen. Aber es ist alles bösartig. Ou bien par exemple, ils partent travailler pour leur voiture, pour leur maison, pour pouvoir marier, mais tout ça sont des motifs mauvais. Amen. If we go to Deuteronomy 8, go there, please. Let us go Mose 8. Deuteronomy 8. Deuteronome 8. Praise the Lord. Hallelujah. Deuteronomy 8, verse 17 and 18. 5. Mose 8, 17 und 18. Deuteronome 8, verse 17 et 18. Any job you are doing, you are not the one doing it. Amen. This is some power that is doing it. Amen. Jede Arbeit, die du tust, es ist nicht deine Kraft, mit der du sie tust, es ist seine Kraft, durch die du sie tust. Amen. Chaque travail que tu fais, tu ne fais pas avec ta propre force, mais avec la force de Jésus-Christ. Is somebody getting it? Amen. Amen. And that's why, you know, you are different from them. So bist du anders als sie. Tu es différent comparé avec eux. Amen. Amen. In verse 17 said, and thou shalt say in your heart, my power and the might of my hand have given me this word. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. But thou shalt remember the Lord your God, for it is he that giveth the power to get wet. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And that's why you are not the breadwinner of the family. Deswegen no matter the money you receive. Bist du nicht der Brotverdiener in der Familie, egal wie viel Geld du verdienst. Et ça pourquoi tu n'es pas le soutien de la famille, n'importe combien de l'argent tu gagnes. The breadwinner is Christ Jesus. Der Brotverdiener ist Christus Jesus. Le soutien de la famille est Jésus Christ. He had, you know, the power you even use to do that job is coming from him. Die Kraft, except if you don't belong to him. Arbeit ausübst, kommst von ihm, es sei denn, du gehörst nicht zu ihm. La force que tu as pour faire ce travail, ça vient de Jésus Christ, sauf si tu ne viens pas de lui. Amen. And that's why no job will be difficult for you. Es sollte keine Arbeit für dich anstrengend sein. Et c'est ça pourquoi aucun travail doit être difficile pour toi. Because the power you are using to do that job is his power. Weil die Kraft, mit der du diese Arbeit ausübst, ist er. Er ist der Macher, nicht du. Parce que la force que tu as pour faire ce travail, ça vient de Jésus-Christ et pas de toi. Amen. Amen. He said in verse 18 again, but thou shalt remember the Lord your God, for it is he that giveth the power to get wet, that he may establish his covenant. Amen. Because of his kingdom. Wegen seinem Königreich. Amen. À cause de son royaume. Amen. Amen. The reason he gave you power to get wealth is for his kingdom. Der Grund, weshalb er dir Kraft gegeben hat, um diesen Reichtum zu erwerben, ist wegen seinem Königreich. La raison pour laquelle il t'a donné la force, ou bien oui la force d'être riche, ou bien d'avoir des richesses pour son propre royaume. To establish his own kingdom. Um sein Königreich aufrecht zu erhalten, zu errichten. Pour établir son propre royaume ici sur terre. Remember Mark 10. Jesus said, if you live off for my sake and the gospel's sake. Erinnert euch an Markus 10. The same thing is that. Wo Jesus sagt, wenn ihr alles hinter euch lässt, für mich und das Königreich. Rappelez-vous à Marc 10 où Jésus-Christ dit que si vous quittez ou bien laissez tout pour moi et pour le royaume des cieux. You can see what the reason here why he said he gave you the power to get wealth, to establish his kingdom. Ihr seht hier, weshalb his er euch diesen Reichtum gegeben hat, wegen seinem Bündnis. Dieses Bündnis ist sein Königreich, unser Erbe. Dans Deutéronome 8, 17 à 19, on peut voir que la raison pour laquelle Dieu nous donne des richesses et pour son propre royaume, c'est pour qu'on peut hériter le royaume des cieux. And that reason should be your motive. Und dieser Grund sollte dein Motiv sein. Et cette raison doit être ton motif. Amen. Amen. The reason he gave you power to get wealth should be your motive of doing any job. Der Grund, weshalb er dir Reichtum Kraft gegeben hat, um diese Arbeit auszuüben, sollte dein Motiv sein. Et la force que Dieu t'a donné pour le travail, c'est ça doit être ton motif. He should be your motive of working and the motive of your saving. Er sollte das Motiv deines Arbeitens und deines Sparens sein. Il doit être le motif de ton travail et pourquoi tu es en train d'économiser. Amen. Amen. They go to work and seek money for their evil motive. Mm. Sie gehen zur Arbeit und suchen nach Geld für ihre bösartigen Motive. Les gens ils partent au travail pour des motifs mauvais. Amen. Amen. Just like they save money for their evil motive. Genauso wie sie Geld sparen für ihre bösartigen Motive. Comme aussi ils sont en train d'économiser pour leurs motifs don't mauvais. Don't save like them. Sparen nicht so wie sie. Mais n'économisent pas comme eux. Don't save to buy house, to buy car. Save for Christ Jesus. Sparen nicht um ein Haus, how Auto Satan cannot touch whatever you Christus are. Jesus. That money. So ist dieses Geld unantastbar für den Satan. N'économise pas pour une maison ou pour une voiture, mais seulement pour Jésus-Christ, c'est comme ça aussi l'argent est intouchable. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, naturally, if you are saving to buy a house, your motive of saving to buy a house naturally is a good motive. Natürlich gesehen, wenn man Geld anspart für ein Haus, ist das eigentlich kein schlechtes Motiv. Naturellement, si par exemple tu es en train d'économiser pour acheter une maison, c'est quelque chose de bien. Amen. Amen. What man call good. Aber das, was der Mensch gut nennt. Mais c'est que l'homme appelle bien. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, we experience it also here. Und wir save for years. You know, when we are not born, no. We were not trained to save. I don't know about other family. Especially in Africa, you are hardly born to save. Or your parents saving for you. Parents never save for children. Unlike here in Europe. When people have children, they start saving a little bit. Even grandparents save for their grandchildren. But in Africa, people live. You don't even have money to feed them. How much more to save? I don't know if you are getting it. So we did not know even how to save at all. Mein Ehemann und ich, wir kamen nicht aus einer Kultur, aus einer Gesellschaft, in der es normal war, zu sparen für sich selbst oder für andere, weil man war dankbar, dass das Geld, was man hatte, für den heutigen Tag gereicht hat, geschweige denn an den morgigen Tag zu denken. Und deswegen war es für uns nicht normal, für uns zu sparen oder für unsere Kindeskinder zu sparen. Mon mari et moi, on ne vient pas d'une famille où économiser, ça fait partie de la vie quotidienne parce que au Nigeria, ou bien disons en Afrique en général, à cause de la pauvreté, c'est très difficile pour nous d'économiser parce que très souvent, on utilise l'argent pour manger, pour avoir quelque chose à préparer. C'est ça pourquoi nous ne sommes pas habitués d'économiser. Mais ici, par contre, en Europe, les parents ou bien les grands-parents sont toujours en train d'économiser pour les enfants et pour les enfants qui viennent même après. Praise the Lord. Hallelujah. And when we come to Germany, amen, you know, coming here to serve was a big deal. And, you know, we wanted from day one coming here because in Africa, where we are coming from, we're here to be a tenant. We're here to be a tenant. That's rent, you rent apartments. We don't like it at all. In Benin, no one want to have to live under anybody. Mm-hmm. You always want to have your own house. Mm-hmm. So when we came here, we were already having that mentality that we are going to have our own house. Mm-hmm. So, but how to save the money? Because here in Deutschland, you have to have your eigene capital. What do you call it? Mm-hmm. Before you can have such thing. And what did we do? I might to continue. Okay. Und weil wir halt aus Nigeria kamen beispielsweise und dort besonders dieser Stamm von Benin ungern Mieter sind, also wir mögen es halt einfach nicht, diese Leute mögen es einfach nicht Mieter zu sein, sondern lieber Vermieter zu sein, weil in dieser Kultur Vermieter sozusagen Leute misshandeln können, die lustig sind, ne? Also, und deswegen ist dieses Prinzip von, man will einfach nicht etwas mieten, sondern man will ein Besitzer von etwas sein, von einem Haus. Mit dieser Mentalität sind wir dann halt auch nach Deutschland gekommen und wollten dann halt auch hier unser Eigentum haben und nicht unter einem in einer Mietsituation für immer leben. Und da ist uns aber dann halt, haben wir schnell erkannt, dass hier man aber nur aus dieser Mietsituation rauskommt, indem man Erspartes hat, Geld hat, ein Kapital hat, ein Startkapital hat, mit dem man dann etwas kaufen kann, was dann sein Eigentum ist. Au Nigeria, par exemple, ou surtout le truc de Benin, là-bas, les gens ne sont pas vraiment habitués d'être des locataires, parce que là, au Nigeria, les gens détestent d'être sous une autre personne, ou de dépendre en général d'une autre personne. Et c'est ça pourquoi quand nous sommes venus ici en Allemagne, nous avons déjà eu la mentalité d'être les locataires, non? Non, locataire, d'avoir une maison au lieu d'être un logeur. Ah, vous finissez. Locataire ist nicht der Vermieter. Okay. Also, das ist pourquoi ils sont venus pour leur, avec leur mentalité d'avoir une propre maison. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, so when we came here, we wanted to have our house. And then how to save was a big deal for us. Because here is different from even Nigeria. Nigeria, you hardly see bill. You don't pay bills like you pay bills here. And here, once you receive, all the money almost go for bills. You hardly see, the remaining money is almost like nothing. And before you send to the family at home, you listen to them, because we are of the world and the system. And then we wanted to have this house, and we now went to bank. We took 20,000? Yes, we took 20,000 from the bank, and we kept 10,000. That's credit. We paid 10,000 into savings. Okay, stop. And we are coming here. Okay, we paid 10,000 to savings, and the remaining 10,000, our dispo, we were almost having 10,000 dispo already, 6,000 to, then we paid the dispo. Then we started working, then we started paying the bank every month 1,000, so that we will quickly hurry up and pay the money. But we saved that 10,000 so that we will use it for Agene Capital to have a house. I don't know if you are getting it. Then we, the remaining 10,000, we use it to pay the debt we are owing in different places. So we were not owing debt. So we now started paying the flat, eating, then paying to the bank 1,000 every month to the bank. But okay, you can you quickly say that? Ja, und für uns war es schwierig, Geld zu sparen, weil wir einfach, weil beispielsweise in Deutschland muss man halt Rechnungen für Rechnungen zahlen, sozusagen. Also es gibt für alles eine Rechnung und alles muss bezahlt werden. Und in Nigeria ist das halt nicht so. Da zahlst du fast für nichts. Alles ist irgendwie umsonst. Irgendwie kommt man da durch, auch ohne das monatlich oder jährlich zu zahlen. Und hier war das halt in Deutschland halt nicht so. Und das ganze Geld, was wir verdient haben, ging halt immer ging halt immer drauf für Rechnungen oder auch, weil wir halt auch damals in der Welt waren, natürlich auch unsere Familie dann auch sehr krass unterstützt haben und auch immer Geld dorthin geschickt haben. Das heißt, das Geld, was dann übrig war, um halt zu leben, für Lebensmittel und Sonstiges, war halt wirklich gering und deswegen war es halt schwierig zu sparen. Und deswegen mussten wir dann halt zur Bank gehen und haben dann halt bei der Bank einen Kredit aufgenommen von 20.000 Euro oder D-Mark damals und haben 10.000 und von den 20.000, die von der Bank ausgeliehen wurden, wurden 10.000 quasi einmal als Kapital sozusagen gespart und die anderen 10.000, damit wurden zum einen halt ein paar Schulden abbezahlt und zum anderen hatten wir damals halt auch schon einen Dispo-Kredit, der halt schon, also quasi minus 6.000 sozusagen. Mhm. Und durch diese minus 6.000 hat man dann quasi diese 10.000, die noch übrig war, genutzt, um also jeden monatlich immer 1.000 Euro abzubezahlen, bis das komplett abbezahlt war. Mhm. Genau. Quand on était au Nigeria, c'est, au Nigeria, par exemple, si tu as une maison, tu n'as pas de facture comme ici en Europe. Mais quand on était maintenant ici, nous avons eu des difficultés à cause des factures parce qu'ici, tu dois d'abord payer pour l'appartement où tu vis et pour la manger et pour toutes les autres choses. Et c'est ça pourquoi nous avons eu 20 000, nous avons pris un crédit de 20 000 et 10 000 nous avons utilisé comme fonds parce que pour avoir une maison ici tu dois avoir un fonds et les autres 10 000 nous avons utilisé pour par exemple pour payer les dettes des 6 000 et aussi envoyer l'argent en Afrique pour notre famille et pour les autres choses et c'est ça pourquoi nous avons compris que vivre en Europe, c'est vraiment cher. Praise the Lord. Hallelujah. And you know, that then we started paying 1,000 euro every month to, is it not Tago Bank or one of the bank? We were there. So we were started paying it. And you know, when it was around for 10 years or for almost 10 years. And you know, with the money we kept, that savings, we thought that we were going to use it for what this world would call something good, for Agene Capital. I heard that the money you bring before the bank will say, okay, they will help you to have a house. They will join you to have a house. But as time goes on, we now started having a relationship with Jesus Christ. Mm-hmm. The relationship was now getting deeper and deeper. And we were walking in the Lord. And the Lord, I started hearing the voice of the Lord. Then the Lord now told me that 10,000 we kept for saving for the house, I should take it and go and drop it, give it to who is going to, he is going to direct me. Where he will direct me to go and keep it. And he directed me to take the money there. I told Papa that the Lord said we should take the 10,000 and that we don't need any, to, we don't need to save any money to have a house. That he is our savings. That we should, I should take that money that we have saved to somewhere. The Papa says, since the Lord has spoken to you, he did not speak to me, but you can do it. Let us do it. I thank the Lord that he did not say no. Then we went to the bank together. Getting to the bank, they now said, okay, why don't you wait for 3 months? Because if you are going to collect money like that, you have to wait for 3 months so that they will not reduce some money from the money. Because if it is automatic, they are going to remove some money. But I said no, that it should be automatic, because I don't know, I don't want to change my mind. I want, it doesn't matter how much you remove, but just give me the money. Because if I say, let me wait for 3 months, I might change my mind. I will not listen to the voice of Christ again. I will not, because of this little you want to take, and because the bank, they wanted us to wait. I said, you are almost done. The time is almost ripe. I said, we are not waiting. Give it to us today. And they gave it to us that morning, and we took it there. Praise the Lord. Amen. And truly, we did not need that money to have a house. The Lord brought us a house from nowhere. Amen. Und genau, und nachdem wir dann halt fast 10 Jahre lang halt dieses Geld angespart haben und diesen einen Kredit abbezahlt haben, war es dann irgendwann so weit, dass wir dann gesagt haben, okay, wir wollen jetzt langsam auf Haussuche gehen, wir haben jetzt genug gespart, das würde funktionieren so mit dem Kapital, was wir haben, und dann sind wir halt auf die Suche gegangen. Und währenddessen ist aber auch unsere Beziehung zum Herrn sehr viel stärker und stärker geworden. Und ich fing sogar an, den Herrn auch zu hören. Und der Heilige Geist fing an, mich zu leiten. Und irgendwann hat er mir dann gesagt, dass, ey, ihr braucht dieses Ersparte nicht, um dieses Haus zu bekommen. Ich bin euer Erspartes, verlasst euch auf mich und vertraut mir. Und ich habe dann halt gesagt, okay, ich will das machen. Und er hat gesagt, dass wir dieses Geld, was wir gespart haben, nehmen sollen und woanders hinein erlegen sollen. Und als ich dann diese Information vom Heiligen Geist bekommen habe, habe ich gesagt, okay, na gut. Ich habe das dann mit meinem Ehemann geteilt und ihm gesagt, ja, so sieht es aus, das hat mir der Heilige Geist gesagt. Und mein Ehemann hat gesagt, okay, der Heilige Geist hat nicht zu mir gesprochen, aber ich glaube dir und vertraue dir, dass er zu dir gesprochen hat. Deswegen lass uns das so durchziehen, wie der Heilige Geist es dir gesagt hat. Und ich bin dankbar, dass mein Ehemann nicht keine Widerworte gegeben hat oder diskutiert hat, sondern dass wir uns da einfach geeinigt haben, auf die Stimme des Herrn zu hören und ihm zu vertrauen. Und dann haben wir dieses Geld genommen. Und es war halt nicht so einfach, dieses Geld zu nehmen, weil dieses Geld, es gab nur noch, es gab eine, noch eine, nur ein bisschen Zeit hätte, wir sollten das Geld noch ein bisschen drin lassen in diesem Topf, damit es halt noch mehr ist, noch mehr genügt. Und deswegen hatte die Bankberaterin gesagt, es ist eigentlich nicht so eine gute Idee, das jetzt abzuheben, weil warten Sie doch noch, ne, damit es größer wird. Habe ich gesagt, nein, ich will das jetzt machen. Und hat sie gesagt, okay, aber Sie müssten eigentlich 3 Monate warten, weil sonst wird eine große Gebühr anfallen für dieses Abheben. Ein gewisser Prozentsatz wird dann halt weggenommen von diesem ganzen Geld, was Sie erspart haben. Aber ich habe gesagt, nee, ich brauche dieses Geld heute noch, jetzt, weil ich nicht weiß, wie es aussieht, wenn ich halt jetzt dem Teufel Zeit gebe, mich dann wieder daraus zu diskutieren und mich da wieder raus zu reden. Und ich will dem Satan nicht diese Zeit geben. Deswegen will ich diese Entscheidung jetzt treffen und einfach handeln und einfach im Glauben handeln. Und dann haben wir das Geld genommen und das halt in Kauf genommen, das ein bisschen was weggekommen ist, und haben dann halt dieses Geld dahin platziert, wo der Herr es haben wollte. Und dann und danach hat der Heilige Geist, halt hat der Herr uns einfach dieses Haus auf übernatürliche Weise gebracht. Und ja. Après, quand nous avons maintenant remis l'argent du crédit que nous avons pris de 20 000 euros, on a pris la décision d'acheter une maison, et pour cela nous avons encore cherché un autre crédit. Après il y a 10 ans à peu près, notre relation avec l'Éternel a commencé à grandir et même le Saint-Esprit a communiqué, a commencé à me guider. Et il m'a dit qu'on n'a pas besoin d'avoir des économies pour acheter une maison. Parce que c'est lui qui est nos économies et m'a dirigé à retirer les 10 000 euros qui étaient dans un compte d'épargne pour les placer où il va me dire de les placer. J'en ai parlé avec mon mari et grâce à Dieu, mon mari n'a pas discuté. Il a fait confiance à l'Éternel en moi qui a parlé à travers moi et on a retiré cet argent. Et l'Éternel avait raison, on n'a pas eu besoin de cet argent pour acheter une maison. Et aujourd'hui, on a une maison grâce à Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Why am I saying all this? This message came this early this morning. Or let me say, it was when it's already 12, it's already morning. Is it not so? Mm-hmm. And then the Lord gave me this message. Because of what the victory, because his son fell is here. Allow the Lord to walk through him. Because I was uncommissioned. I was thinking about him and saying, Father, I save him for him. Are we even going to be there? He said, he is his service for him. Mm-hmm. Are you getting it? Mm-hmm. So he now reminded me of the past. Mm-hmm. How he has been saving for us. Mm-hmm. Are you getting it? Mm-hmm. That's why I'm bringing it. I'm just bringing it out so that you get it. Okay. Und der Grund, weshalb ich diese Situation, dieses Testimony mit euch nochmal teile, ist, weil ich an unseren Bruder Felix gedacht habe, wie er halt sich auf den Herrn verlassen hat und gegeben hat. Und ich halt darüber nachgedacht habe, über seine Ersparnisse, wie er damit umzugehen hat, ob das von Christus ist, wie wir damit umgehen sollen. Und der Herr hat mir damit auch nochmal gesagt, dass die Ersparnisse von Felix Jesus Christus sind. Amen. Mm-hmm. Et la raison pour laquelle je parle de ce sujet est parce que aujourd'hui, mon fils Félix a décidé d'être là pour le royaume de Dieu. Il a donné tout ce qu'il avait, donc son épargne, à l'église. Et j'avais des difficultés d'accepter ce qu'il voulait nous donner parce que j'ai dit que bon, c'est son argent, c'est son propre argent. Et après, le Saint-Esprit a commencé à me rappeler au passé. Donc, tout ce que j'ai vécu avec l'argent, avec comment on a eu la maison, tout, le Saint-Esprit m'a révélé que Dieu lui-même est l'épargne de Félix. Et c'est ça pourquoi je parle de ça aujourd'hui. Praise the Lord. Hallelujah. I wanted to share the information with you before we start, but some of you were not here, so I just leave it so that maybe immediately we finish, then I quickly say what transpired yesterday concerning the terrace that we are believing the Lord for. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ich wollte das heute vor der Gemeinde eigentlich erklären, aber wir werden das dann halt nach der Gemeinde ganz kurz erklären, was wegen der Terrasse der Stand ist momentan. Et je voulais parler de ça avant de l'église, mais certains de vous n'étaient pas ici. C'est ça pourquoi je vais parler de ça après l'église. Amen. Amen. Again, they say for the rainy day, where we say for Christ Jesus. Sie, we never have any rainy day. Für die schlechten Zeiten, aber wir haben keine schlechten Zeiten. Amen. Les gens économisent pour les jours difficiles, mais nous n'avons pas des jours difficiles. They say for their families, they say for themselves, for the flesh, for their children, for their children's children. We never say for children. Mm. We say for Christ Jesus. Amen. Sie sparen für das Fleisch und für die Kindeskinder, aber wir sparen für Jesus Christus. Mm. Les gens de ce monde économisent pour leurs enfants et les enfants de leurs enfants, mais nous, on économise seulement pour Jésus-Christ. We only have one reason why we save. Just like we only have one reason why we walk. Wir haben nur einen Grund, weshalb wir sparen. Genauso haben wir auch nur einen Grund, weshalb wir arbeiten. Nous avons seulement une raison pourquoi. pourquoi, pour laquelle nous sommes en train d'économiser, puissamment aussi une raison pour laquelle on part au travail. Just like also we have only one reason why we live. Das ist ja auch nur ein Grund, weshalb wir leben. Das ist ja pourquoi nous avons seulement une raison pour laquelle on vit. Amen. Mm-hmm. For Christ's sake and his gospel. Amen. Um Christus Willen und für sein Evangelium. Pour la volonté du Christ. Mark 10, 29. Mark 10, 29. Praise the Lord. Mark 10, verse 29. Amen. Jesus said, he said, whatever you live for my sake and the gospel. Amen. Verse 29. Of Mark 10. Markus 10, 29. Mark 10, verse 21. And Jesus answered and said, verily I say unto you, there is no man that hath left house, or brethren, or sister, or father, or mother, or wife, or children, or lands, for my sake and the gospel. Praise the Lord. Hallelujah. It is all about Christ Jesus. Es ist alles über Jesus Christus. Il s'agit seulement de Jésus Christ. Amen. Mm-hmm. In Colossians 1, let us go there for a reminder. Amen. Amen. Colossians, go to Colossians 1 for a reminder. Because I know that all of you already know it. Colossians 1. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. From verse 12, it said, give it thanks unto the Father, which hath made us to be partakers of the inheritance of the saints in light. Verse 13. 13. Who hath delivered us from the power of darkness and hath translated us into the kingdom of his dear Son. Verse 14. In whom we have redemption through his blood, even the forgiveness of sins. 15. Counts. Who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. 16. Says. For by him we are all things created that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers. All things were created by him and for him. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Where we just read said it is all about Christ Jesus. Wie wir das gelesen haben, da steht ganz klar, dass es nur um Jesus Christus geht. Ce qu'on vient de lire ici, ça nous montre qu'il s'agit seulement de Jésus Christ. Amen. You know, our motive, our value, our desire, everything should be him. Unser Motiv, unsere Wünsche, alles sollte sein. Nos motifs, nos désirs, tout ça doit être Jésus-Christ. That is when you are well protected. Dann sind wir auch geschützt. Et c'est là où tu es bien protégé. Amen. Gut geschützt. It's Christ that defeated Satan. Und es ist nur Christus, der den Satan besiegt hat. C'est seulement Jésus-Christ qui a défié le diable. Remember, no man can say yes or no to Satan without Christ Jesus. Erinnert euch, kein Mensch kann ja oder nein sagen zum Satan ohne Jesus Christus. Rappelez-vous qu'aucune personne peut dire oui ou non au diable sans Jésus-Christ. Again, in Mark 10, verse 21, said there is economy in heaven. In Markus 10, 21 steht, dass es eine Wirtschaft im Himmel gibt. Dans Marc 10, verset 21, Jésus-Christ nous dit qu'il y a l'économie au royaume des cieux. You know, Jesus said, go and sell everything and give to the poor. He's not talking about the poor in this world. Jesus hat gesagt, geh verkauf alles und gib es den Armen. Er spricht nicht über die Armen dieser Welt. Quand Jésus-Christ dit que vas-y et vends tout et donne cet argent aux pauvres, il ne parle pas de pauvres de ce monde. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. The Lord help us to know how to have wealth in his kingdom. Der Herr hilft uns zu verstehen, wie wir Reichtum in seinem Königreich haben. Et Dieu nous aide à comprendre comment on peut avoir des richesses dans son au royaume des cieux. Amen. Amen. Again, Philippians 1:21, Paul said it doesn't matter. In Philippa 1:21 sagt Paulus, dass es egal ist. Dans Colossiens 1 verset 21, Philippiens 1 verset 21, Paul nous dit que ce n'est pas important où nous sommes. For us, it is to have Christ. Pour uns geht es darum, Christus zu haben. Pour nous, il s'agit d'avoir Jésus Christ. Amen. Amen. To live is Christ and to die is gain. Leben ist Christus und Sterben ist Gewinn. Vivre, c'est Jésus-Christ et mourir, c'est un gain. To have savings is Christ and not to have saving. And not to have any saving for Christ's sake and his gospel. It is gain for us. Ersparnisse zu haben, sind Christus. Und keine Ersparnisse zu haben in Christus Jesus ist ein Gewinn. I hope you understand it. Avoir des épargnes en Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ lui-même, et puis de ne pas avoir des épargnes en Jésus-Christ, c'est aussi un gain. Amen. La victoire. If you look at Moses, he did not have any savings. Wenn wir uns Moses anschauen. Moses anschauen. Moses in the Bible. Genau. Dann, dann hatte er auch keine Ersparnisse. Oh, Joseph. Oder Josef. Amen. Si on voit par exemple Joseph ou bien Moïse dans la Bible, on peut voir qu'il n'avait pas des économies. Praise the Lord. Hallelujah. The Lord never walked with the flesh. Der Herr arbeitet nicht mit dem Fleisch. Dieu ne travaille pas avec la chair. Amen. Amen. Peter did not have any savings. Petrus hatte keine Ersparnisse. Or Paul. Oder Paulus. Paul ou Pierre, il n'avait pas de l'épargne. Amen. Amen. Christ Jesus was their savior. Christus Jesus war ihr Erspartes. Mais c'était Jésus-Christ qui a été leur épargne. Myself and my husband today, we don't even have any savings. Auch mein Ehemann und ich, wir haben keine Ersparnisse. Même mon mari et moi, nous avons pas des économies. Christ Jesus is our savior. Christus Jesus unser Erspartes. C'est Jésus-Christ qui notre épargne. Amen. Amen. To live from paycheck to paycheck, for Christ's sake and the gospel is gain. Von Gehalt zu leben wegen Jesus Christus und seinem Königreich ist Gewinn. Thank you, Daddy. De vivre de salaire à grâce à l'évangile de Jésus-Christ, c'est ça la victoire. You know, no one want to live from paycheck to paycheck. Niemand will von no one. Nobody like it. But to live from you know, to live like that for Christ's sake is gain. Niemand will von Gehalt zu Gehalt sich angeln jeden Monat, aber für Christus Jesus ist das Gewinn. Personne veut vivre de salaire, mais pour dans ce monde, mais pour Jésus Christ, c'est la victoire. Amen. Amen. Like Paul said, to die is gain. Wie Paulus sagt, zu sterben ist Gewinn. Comme Paul a dit, mourir c'est Jésus Christ. Amen. Paul said, you know, Peter said they left all. Gesagt, sie haben alles verlassen, auch ihre Sparte. Pierre a dit qu'il a tout quitté, même son épargne. And Jesus said in Mark 10, verse 29, he said it is gain for my sake and the gospel und to live all. Jesus hat gesagt, es ist Gewinn, alles zu verlassen um Christus Willen und für sein Königreich und für sein Evangelium. Et Jésus-Christ a dit c'est un gain de tout quitter pour le royaume de Dieu, pour la volonté du Christ et pour l'évangile. You know the song, yes, a song we normally sing, count your blessing and name them one by one. Es gibt ein Lied, was wir singen, dass wir unseren Segen aufzählen sollen. Il y a une chanson où on dit de compter toutes nos bénédictions. You know, man and religion, we see it as count your cars, count your houses, count your clothes, count your shoes, count your bags. Amen. Count your gold, count your silver, count your children, count your husband, count your wife, count your position, your certificate, and name them. Amen. Count your properties. But look at Luke 12. Und, what Jesus said. Religion und Menschen würden sagen, ja, zähl deine Häuser auf, zähl deine Autos auf, zähl deine Abschlüsse auf, zähl deine Taschen, deine Schuhe, deine Klamotten. Deine Kinder, deine Liebhaber, deine Liebhaberinnen, dein Ehemann, deine Ehefrauen, zähl all das auf und dank dem Herrn sozusagen. Aber was sagt die Bibel dazu? Gehen wir zu Lukas. Et si les gens religieux chantent ces chansons, ils pensent toujours, par exemple, de la maison, compte tes maisons, compte tes enfants et tout ce que tu as. Mais on va voir ce que Jésus-Christ nous dit dans Luc 12. Praise the Lord. Hallelujah. Luc 12, from verse 13. Lucas 12, verse 13. Luc 12, verset 13. He said, and one of the companions said unto him, Master, speak to my brother, that he divide the inheritance with me. Verse 14. 14. 14. And he said unto him, Man, who made me a judge or a divider over you? Verse 15. 15. And he said unto them, Take heed and beware of covetousness, For a man's life consists not in the abundance of the things which he possesses. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, this will help you to know it's not about count your shoes, count your bag. That's what count was... your, you know, count your gold. Are you getting it? Praise the Lord. So I can... count your money, the money you have, your savings, count it. Dass wir nicht unseren irdischen Besitz zählen sollen. Amen. Amen. Donc ce verset nous montre qu'il ne s'agit pas de compter nos choses, nos maisons, nos or ou bien des autres choses, mais de compter seulement Jésus-Christ. Are you getting it? For a man's life consisted not in the abundance of the things which he possessed. Amen. Amen. Verse 16. 16. And he spake a parable unto them, saying, the ground of a certain rich man brought forth plentiful. Amen. Amen. A lot of savings, a lot of money, a lot of things everywhere. Plentiful. Are you getting it? Mm-hmm. Then verse 17. He said, and he thought within himself, saying, what shall I do? Because I have no room where to bestow my fruit. There are so many. Amen. Mm-hmm. Then in verse 18. 18. 18. And he said, this will I do. I will pull down my barns and build greater. And there will I bestow all my fruit and my goods. Verse 19. And I will say to my soul, soul, thou hast much goods laid up for many years. Is somebody getting it? Praise the Lord. Hallelujah. Take then ease. Eat, drink, and be merry. Verse 20. 20. But God said unto him, thou fool, this night thy soul shall be required of thee. Then who shall those things be which thou hast provided? Is somebody getting it? Praise the Lord. Hallelujah. Then verse 21. And it's Spanish. Yes, yeah. So is he that lay up treasure for himself and is not rich towards God. Mm. Praise Jesus. Hallelujah. Amen. Amen. Then in verse 22, he said unto his disciples, yes, therefore I say unto you, take no thought for your life. Praise the Lord. Hallelujah. Are you getting it? Mm. Well, you shall eat neither. For the body, what you shall put on. 23. The life is more than meat, and the body is more than raiment. Mm. Consider the ravens, for they neither sow nor reap. Praise the Lord. Hallelujah. Which neither have storehouse house. They don't have savings. Sie haben keine Konten, sie haben keine Ersparnisse. Amen. Les oiseaux n'ont pas de compte, mais l'épargne. No barn. And God feeded them. Is somebody getting it? Mm. How much more are you better than the fowls? Mm. Are you getting it, please? Mm. Verse 25. And which of you, with taking thought, can add to his stature one cubit? 26. If ye then be not able to do that thing which is least, why take ye thought for the rest? Consider the lilies, how they grow. They toil not, they spin not. And yet I say unto you that Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Mm. If then God so clothes, verse 28, please. If then God so clothes the grass, which is today in the field, and tomorrow is cast into the oven, how much more will he clothe you, O ye of little faith? Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Is somebody getting it? Mm. Then verse 29. And seek not ye what, you shall eat, or what you shall drink, neither be ye of doubtful mind. 30. For all these things do the nation of the world seek after, and your father knoweth that you have need of these things. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Verse 31. But rather seek ye the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Amen. Amen. Fear not, little flock. 22. Verse 32. Fear not, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Amen. Amen. Sell that you have and give alms. Provide yourself bags which was not old, a treasure in the heavens that faileth not. We are not thief approacheth, neither moth corrupted. For where your treasure is, there will your heart be also. Amen. Let your lamps be gilded about, and your light burning. Verse 36. And you yourself, like unto men that wait for their Lord, when he will return from the wedding, that when he cometh and knocketh, they may open unto him immediately. Praise the Lord. Amen. 37. Blessed are these servants whom the Lord, when he cometh, shall find watching. Verily I say unto you, that he shall gird himself and make them to sit down to meat, and come, and will come forth and serve them. Verse 38. And if he shall come in the second watch, and come in the third watch, and find them so, blessed are those servants. Verse 39. And this know, that if the good man of the house had known what hour the thief would come, he would have watched and not have suffered his house to be broken through. Praise the Lord. Hallelujah. We already know that he's coming. Wir wissen schon, dass der Herr kommt. Amen. Ich sehe, dass Jesus Christ vient. Amen. Allow our heart to be him. Lass zu, dass unser Herz er ist. Amen. Laissez que votre cœur soit Jésus Christ. He said, if you know, if a man knows that a thief is coming, he prepare. Amen. Wenn ein Mann weiß, dass wenn ein Hausherr weiß, dass ein Dieb kommt, dann wird er sich vorbereiten. Et Jésus-Christ nous dit que si une personne sait quand est-ce que le voleur va venir, là, cette personne va se préparer. Amen. Mm-hmm. Praise the Lord. He wants us to prepare for him. Il veut, dass wir vorbereitet sind. Il veut qu'on soit préparé. He said in verse 40, be ye therefore ready also, for the Son of Man cometh at an hour when you think not. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Then Peter said unto him, Lord, speak thou this parable unto us, or even to all. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Then and the Lord said, who then is that faithful and wise steward, whom his Lord shall make ruler over his household, to give them their portion of meat in due season? 43. Blessed is that servant whom his Lord, when he cometh, shall find so doing. 44. Of a truth I say unto you, that he will make him ruler over all he had. Verse 49. But and if that servant say in his heart, my Lord delayeth his coming, and shall begin to beat the main servant and maidens, and to eat and drink, and to be drunken. Verse 46. The Lord of that servant will come in a day when he looketh not for him, and an hour when he is not away, and will cut him in sunder, and will appoint him his portion with the unbelievers. Verse 47 and 48. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And that servant which knew his Lord's will and prepared not himself, neither did according to his will, shall be beaten with many stripes. But he that knew not, and did commit things worthy of stripes, have been beaten with few stripes. For unto whosoever much is given, of him shall much require, and to whom men have committed much, of him they will ask the more. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. He wants us to depend on him. Der Herr möchte, dass wir uns vollkommen auf ihn verlassen. Il veut qu'on dépend complètement à lui. For us, it should be depending on him. Wir sollten uns auf ihn verlassen. On a dépendre à Dieu. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. He said we should not seek. We should not seek what they seek. Er sagt, wir sollen nicht in das Luke, suchen, was die Welt sucht. 12:29-30. In Lukas. Amen. Don't seek what they seek. Suche nicht das, was die Welt sucht. Dann lügt. Jésus-Christ nous dit qu'on ne doit pas chercher ce que le monde cherche. Amen. Amen. In verse 31, he told us what we are to seek. Seek ye first the kingdom of heaven and his righteousness. 30 sagt uns, was wir suchen sollen. Wir sollen sein Königreich suchen, seine Gerechtigkeit. Et dans Matthieu, Jésus-Christ nous dit qu'on doit chercher le royaume de Dieu et sa justice. Amen. Amen. He said we are not to seek their glory. Er sagt, wir sollen ihre Herrlichkeit nicht suchen. Il dit qu'on ne doit pas chercher la gloire. Amen. They seek the glory of men. Sie suchen die Herrlichkeit der Menschen. Les gens cherchent la gloire de l'homme. We seek Christ. Christ is our glory. Wir suchen Christus. Christus ist unsere Herrlichkeit. Mais nous, on cherche Jésus-Christ. Amen. Notre Amen. Remember 1 Peter 1:24. In 1. Petrus 1:24 geht es um die Herrlichkeit der Menschen. Dans 1 Pierre 1, verset 24, Amen. Pierre parle de la gloire de l'homme. He called the glory of man grass. Er nennt die Herrlichkeit der Menschen vergänglich, Gras. Il dit que la gloire de l'homme est vanité. Only Christ, the word of Christ, endureth forever. Nur das Wort von Christus bleibt auf ewig. Seulement la parole de Jésus-Christ est pour toujours. To fail your exam for Christ's sake is gain. Durchzufallen, deine Prüfung nicht zu bestehen wegen Jesus Christus ist Gewinn. Échouer un examen à cause de grâce à Jésus Christ, c'est ça la victoire. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. We will continue from here on Sunday. Amen. Amen.